daneben. Ich arbeite Tag ein Tag aus, doch manchmal schauen Momente ein wenig anders aus. Was kracht mit deiner Alten? Fühlst dich wieder mal so schlecht? Machst dich einsam in die Kneipe und spürst den Schmerz weg. Spürst ihn weg. Wenn es dir mal wieder scheiße geht, Tag besoffen, denn dann tut es nicht mehr weh.